Hörverstehen Teil 2. Sie hören ein Gespräch. Sie hören das Gespräch zweimal. Entscheiden Sie beim Hören, ob die Aussagen 46 bis 55 richtig, plus oder falsch, minus sind. Markieren Sie Ihre Lösungen für die Aufgaben 46 bis 55 auf dem Antwortbogen. Lesen Sie jetzt die Aufgaben 46 bis 55. Sie haben dazu eine Minute Zeit.